sich beim Führer vorn. Vorwärts sie piep, traben, lustig schmettert das MG. Über Wiesen und Wäldern leuchtet das. Ich tät ja so gerne noch bleiben.